an der schönen blauen Donau. Ein Radl-Reise-Berichtspodcast von Nele. Sziasztok, das heißt übrigens Hallo auf Ungarisch und nicht Tschüss. Ich habe euch Quatsch beigebracht. Wenn man halt nicht Ungarisch kann, sollte man es auch nicht in einem Podcast anderen falsch beibringen. Aber ich konnte mich da noch dran erinnern und habe es jetzt natürlich nochmal gehört von Ungarn. Also es heißt Sziasztok und einfacher ist einfach Hello zu sagen. Hello zur Folge 7. Diesmal geht es um meine 2 Tage in Budapest, die ich dann noch verbracht habe nach dem schon beschriebenen Ankunftstag, der wie gesagt ja auch nicht sehr leicht war, habe aber dann ganz gut geschlafen, wirklich länger rumgedöst. Ich merke immer mehr oder merkte vor allem dort in Budapest, dass es jetzt doch mir ganz schön mich ziemlich Kräfte gezehrt hat. Erstens die Radlreise eben durch Ungarn, die beschrieben, nicht ganz so flutschig einfach, immer wieder gucken und so weiter. Also eben einfach geistig mich sehr gefordert hat, körperlich durch die Hitze vor allem und durch die schlechten Wege. Ja, und letztendlich natürlich vor allem auch jetzt durch den besonderen Ort, den für mich und uns auch doch sehr schweren Ort. Hab das ja gestern oder in meiner vorigen Folge, ja, ich sag mal, relativ sachlich erzählt, mein Besuch auf der Sigetinsel, an dem besonderen Ort, den Bäumen, dem Baum. Ja, und so nach der Nacht merkte ich dann doch, dass es ganz schön was natürlich mit mir macht. Hatte da auch mit gerechnet. Aber ehrlich gesagt ist es so, dass es dann diese ganzen 2 Tage mindestens in Budapest mich doch sehr eingenommen hat. Immer nur so, ja, so körperlich, nicht so total direkt, sondern ich war völlig erschöpft, gelähmt. Hatte eigentlich auch wenig Lust dann auf Sightseeing in Budapest, was ich mir aber natürlich fest vorgenommen hatte und gedacht hatte, naja, komm, nach 6 Jahren Tod von Finn kann ich die Stadt einfach nochmal anders aufsaugen, als es eben vor 6 Jahren war. Aber ja, hat mich noch ganz schön eingenommen und ich habe mir aber einfach Zeit gelassen, den ganzen Vormittag ziemlich getrauert. Ich hatte ja Fanja und Erik und engen Freundinnen von mir und meiner Familie Grüße geschickt aus Budapest. Und Fanja hat sehr, sehr, sehr lieb geantwortet und auch Erik, der mir ja auch, sage ich mal, Bewunderung oder auch mir wirklich weiterhin da sehr viel Kraft gewünscht hat, dass ich diesen Weg der Erinnerung gehe, so hat er es geschrieben. Das hat mich dann auch sehr, sehr berührt und ja, dementsprechend dann auch die Tränen geflossen. Aber was ich ja immer wieder sage, was auch eben in Abständen sehr, sehr gut ist, es hat sich dann echt auch alles gelöst. Erstens mein ganzer doch auch Reisestress der letzten Tage, aber vor allem natürlich die Trauer um Finn. Einfach nochmal gelöst, gelöst, gelöst, geweint, geweint, geweint. Ein wenig eben kommuniziert mit Fanja, mit Heike, ja, mit Michaela und so weiter. Und ich hatte dann schon so den Stress, oh Mensch, jetzt bist du in dieser großen, tollen Stadt und du sitzt hier und weinst. Aber ja, zum Glück, ich habe dann auch noch mal länger mit Roland telefoniert, weil ich echt, ja, ganz schön fertig war und dann auch noch mir Stress mit weiterer Planung gemacht habe. Also alles auf einmal, das ist so ein bisschen à la Nele-like. Und da war es wirklich sehr, sehr gut, dass ich mit Roland dann doch telefoniert habe. Ich glaube, es war letztendlich erst am Abend, egal. Jedenfalls habe ich mich so ein bisschen runtergeholt und mich ein wenig einfach in dem Zimmer zurückverzogen. Ab mittags habe ich aber dann gedacht, so, jetzt aber doch mal los. Mir tut es ja auch einfach dann gut, unterwegs zu sein, draußen zu sein, einfach wieder hier und jetzt zu spüren, zu leben, das pulsierende Leben der Stadt zu erleben. Und das war dann auch eine gute Entscheidung. Ich bin mit meinem Rad los. Auch das war eine gute Entscheidung, weil es dann doch ein Stück ging. Ich hatte mich dafür entschieden, erstmal nach Buda rüber zu radeln. Budapest, wie sie wirklich genannt wird eigentlich, Budapest besteht ja aus zwei Stadtteilen. Die Donau trennt diese Stadtteile eben. Der alte Kern der Stadt ist Buda und eben der in Anführungszeichen neuere ist Pest. Und in Pest war mein Hotel und da ist im Endeffekt auch so die City, wenn man so will, und Shopping Mall und so weiter und auch noch Sehenswürdigkeiten. Aber ich bin dann erstmal rüber nach Buda, an einer Zitadelle vorbei, da habe ich ein Foto geschickt. Dann zog ein Gewitter auf, ein Regen, aber ich dachte, egal, Augen zu und durch, wie schön, wenn es mal regnet. Ich weiß, ihr könnt euch das weiterhin, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich glaube, bei euch regnet es viel, viel, viel zu viel, was ich so am Rande mitbekomme. Aber hier tut es echt mal gut, wenn mal Regen kommt. Das war dann auch so. Ich bin dann Richtung Burg gefahren. Eine sehr, sehr große, hohe Burg auf diesem Burgberg. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht ihren Namen. Ihr könnt es googeln. Also die Burg von Buda, nenne ich sie jetzt mal. Und unterhalb der Burg kam dann ein Riesengewitter, also eher vor allem ziemlich heftiger Regen. Konnte mich aber unterstellen an der Zahnradbahnstation. Da fährt auch eine Zahnradbahn rauf auf den Berg zu der Burg. Und da konnte ich kurz warten, bis es ausgeregnet hatte. Und ich habe mich dann entschieden, mit dem Fahrrad raufzufahren. Oder ich wusste nicht genau, ob ich mit dem Fahrrad darauf komme. Aber ich bin es ja gewohnt, langsam so Wege mir zu bahnen. Und das war dann auch genau richtig so. Ich bin wirklich gut zu der Burg so seitlich geradelt. Ja, und landete, wie gesagt, eben dann an der Burg. Bin da so ein bisschen durch. Bin nicht in die Burg rein, irgendwie Museum oder so war mir nicht danach, nach so viel Input, sondern einfach auch wieder mal, ich nenne es ja immer aufsaugen, einfach Stimmung wahrnehmen, Fotos machen für euch und für mich vor allem natürlich. Ja, dann ging ich da weiter und erkannte dann auch, dass ich da schon mit eben Maike, Erik, Christian, Bärbel vor 6 Jahren war, mit den Fahnen und so weiter. Das dünkte mir dann ein wenig. Bin dann weiter auf einen Platz, wo man dann auch schon die Fischerbastei sieht. Davor kam noch eine Konzerthalle, das musste ich dann auch direkt dort googeln, ehrlich gesagt. Also mein Plan hat es nicht hergegeben. Es ist halt auch wirklich nur Bikeline, Radelführer, der macht natürlich nur so einen ganz kurzen Abriss und kein intensives Sehenswürdigkeiten beschreiben. Die Konzerthalle tauchte da auch nicht auf, aber da stand ein schönes Schild mit Beethoven drauf und ich konnte es dann nachgoogeln. Er Beethoven hatte da auch Konzerte absolviert, gehalten in einer ja recht netten Konzerthalle, die war auch bewacht. Deswegen dachte ich, das ist irgendwas ganz Wichtiges, Offizielles. Ja, war einfach nur eine Konzerthalle, aber eben in der Beethoven mal konzertiert hat. Dann ging es, wie gesagt, weiter auf diesen Platz zu der Fischerbastei und links daneben die sehr bekannte und sehenswürdige Matthiaskirche. In die bin ich dann rein, habe mich dazu entschieden. Man muss öfters auch für Kirchen Eintritt zahlen, aber jetzt nicht wahnsinnig viel, das war es mir wert. Ja, da seht ihr dann eben auch wieder ganz schöne Fotos und da war noch der Lacher. Dass ich bin natürlich immer recht dünn bekleidet bei der Hitze, sprich, ich hatte einen Top an. Und beim Eingang hieß es, ob ich denn nicht was zum Bedecken hatte. Also, das respektiere ich natürlich auch. Ich kenne das sehr, sehr gut von Georgien. Da war das noch viel heftiger, also viel krasser. Man musste obenrum sich einwickeln, aber auch untenrum sich einwickeln. Und hier sollte ich mich obenrum einwickeln, hatte aber natürlich kein Tuch dabei. Und die hatten dann so eine Art mir Küchenrolle in die Hand gedrückt, so Sheets irgendwie. Also haben sie vorrätig für so blöde Touristinnen wie mich. Das war aber ziemlich bescheuert. Ich habe ein Foto geschickt, dann bin ich da so mit so einer, wie so eine, ich weiß nicht wie, halt eben Nele eingewickelt in Küchenrolle in diese Kirche. Und ich konnte kein einziges Foto machen, weil es dann immer wieder sich löste. Also es war ein ziemlicher Krampf. Da hat Georgien sich das besser organisiert gehabt, aber das war ja auch noch vor Corona-Zeiten. Da gab es einfach Tücher am Eingang und auch so Wickelröcke, die man dann wieder abgab. Ja, nach der Matthiaskirche bin ich dann noch so auf der Fischerbastei. Das ist so, ja, so, man hat da einfach dann einen ganz tollen Blick und es hat so kleine Türmchen, werdet ihr sehen, so ganz ziemlich heller Stein. Das ist sehr, sehr schön. Und da konnte ich mich dann auch noch mal sehr gut erinnern, dass wir eben vor 6 Jahren da auch waren und standen und schon auch irgendwie verrückterweise fasziniert waren von dieser Stadt, obwohl ja an sich ja ganz was krass anderes im Vordergrund stand. Das war damals für mich sehr, sehr bewegend, diese beiden Welten, dieses touristische, schöne, schöne Stadt und aber einfach doch dieser Hammer, Hammer Schicksalsschlag. Ja, wie gesagt, von der Fischerbastei hat man einen super Blick auf Donau und auf Pest, eben auf die andere Seite, auch aufs Parlament und auf die Basilika. Ja, dann brauchte ich mal eine Pause und bin dann um die Ecke sozusagen ins Café Rutzenwurm oder Rutzwurm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, das hatte mir Heike empfohlen und habe dann auch dort erfahren, dass es das älteste Café Budapests ist. Sehr, sehr nett, entspannt, nette Stimmung. Und habe dort eine Esterhazy-Torte gegessen. Also die haben richtig tolle Torten dort. Also wunderbar. Tortenfans müssen ins Café Rutzenwurm in Buda neben der Matthiaskirche. Dann zog wieder ein Gewitter auf, so dass ich dachte, jetzt aber mal schnell wieder zurück. Und da war ich dann auch froh mit meinem Radl, schnell wieder nach Pécs rüber, Pest, rüber zu radeln und erstmal eine Pause im Gasthaus zu machen. Beziehungsweise einfach dann einen Stopp und ein mich erholen und auch weiterhin, ja, wirklich, wirklich nur mäßig drauf sein. Wie gesagt, gelähmt irgendwie, nicht so alles ganz wahrnehmend. Bisschen komische Stimmung auch. Aber Buda habe ich dann erstmal genossen gehabt. Und am Abend hatte ich eigentlich vor, ins sogenannte Simpler Kert im jüdischen Viertel zu gehen. Das ist so eine ganz coole Ruinenkneipe, die mir auch Heike empfohlen hatte. Bin dann da auch hin, das war gar nicht so weit von mir. Aber es stand noch mal Fußball-EM-Finale vor uns am Abend. Und in so einer coolen Kneipe guckt man natürlich nicht Fußball. Ich hatte mir das schon gedacht, aber ich dachte, ich guck mal. Bin dann also umgedreht und bin eigentlich letztendlich in meinem, ich nenne es jetzt mal mein Viertel, das hatte ich dann schon so langsam ein bisschen kennengelernt und da sind auch nette Kneipen und bin dann da in der Nähe meiner Unterkunft in eine Burgerbar gegangen, also draußen, man konnte draußen sitzen, sie hatten Bildschirm aufgestellt, ich habe sehr lecker gegessen und das EM-Finale verfolgt. Ja, und dann wieder mal Elfmeterschießen, Italia, Italia. Ich war ehrlich gesagt so ein Stück weit mehr für England, halt immer eher so der Underdog sozusagen und den hätte ich es einfach mal gegönnt. Brexit hin oder her. Aber gut, es war Italien, war mir dann relativ egal, ehrlich gesagt. Mein zweiter Tag in Budapest begann eigentlich ganz nett, denn ich hatte endlich mal wieder Kontakt. Und zwar, die habe ich bis jetzt ganz unterschlagen. Ich hatte ganz am Anfang in dem Gasthaus eine junge Dame begrüßt, ganz kurz, und nach meinen Kontaktdaten gefragt. Ich habe es dann versucht rauszukriegen, ob sie auch Gast sei. Und sie sagte, nee, nee. Letztendlich kam dann bei dem Frühstück raus, dass sie hier einfach als Studentin wohnt in einem der 4 Zimmer. Die anderen sind, wie gesagt, leider nicht belegt. Aber es war eine sehr, sehr nette, konnte gut Englisch, kommt eigentlich aus der Ukraine, so wie ich es verstanden habe, aber lebt schon lange in Budapest. War sehr nett. Kurz dann auch noch mal schwer, weil sie mich fragte, wie mir denn Budapest gefällt. Das konnte ich noch ganz gut beantworten. Und dann fragte sie mich auch, ob ich denn schon mal in Budapest war. Und dann habe ich überlegt, sage ich das jetzt mit vor 6 Jahren oder nicht? Und ich habe mich dazu entschieden, habe es kurz erzählt. Ja, ihr standen dann die Tränen in den Augen. Aber letztendlich, genau, hatten wir dann eigentlich ein ganz nettes, kurzes Gespräch. Das tat gut. Denn mir ging es weiter wirklich nicht so gut. War einfach ganz schön am Verarbeiten und am Arbeiten in mir. Dazu kam, was ich gestern schon erwähnt hatte, ja, so mein plötzlich aufkommender Planungsflash, obwohl ich mir das eigentlich fest vorgenommen hatte, erst am Plattensee dann weiter zu betreiben. Aber vermutlich war es auch so eine Übersprungshandlung, um aus diesen komischen, schlechten Gefühlen rauszukommen. Dachte ich so, dann guckst du doch mal wieder nach vorne, vorwärts. Und da stand eben die Frage, was mache ich nach meiner Rückfahrt über Wien nach Passau, was ich schon geplant habe. Jetzt so in einer Woche. Ja, da war eigentlich für mich eh schon klar, dass ich dann noch mal ein paar Tage am Inn entlang radeln möchte. Das finde ich irgendwie so ganz nett, da an der Donau in Passau angekommen bzw. vorbeigefahren zu sein und dann noch mal von dort aus einen anderen Flussweg zu nehmen, den Innradweg. Dann habe ich das so ein bisschen gegoogelt. Ich habe da natürlich jetzt nicht so schicken Bikeline-Führer vor der Nase, sondern halt alles so per Internet, gar nicht so leicht. Ja, und da kam ich dann eben so ein bisschen in den Flash, auch mit Unterkünften und danach dann gerne nach Zorneding und nach Kaufbeuren und ins Allgäu und an Bodensee und keine Ahnung was. Habe aber dann irgendwann gestoppt. Habe, glaube ich, auch ein paar Leute genervt mit, oh Gott, und hier und da und kann ich denn und so weiter. Ja, weil mir einfach wirklich auch sehr nach Kontakt ist. Der fehlt mir weiterhin. Es ist wirklich einfach wenig, wenig los. Ich erwähne das ja immer wieder. Und wie gesagt, jetzt in Budapest auch, außer dem netten kurzen Talk mit der Studentin, keine weiteren Kontakte. Ja, ich merkte eben auch so, Ende des Donauradweges war dann so ein Schnitt. Bis dahin war irgendwie alles so weit klar und jetzt wird es so ein bisschen holpriger vom Gefühl her und unklarer. Und wie gesagt, einfach die große Sehnsucht jetzt nun mal doch nach wenigstens mal abends eben Kontakt, sich ein bisschen austauschen können. Und daher habe ich einfach vor, nach diesen 3 Tagen in. Die mache ich klassisch nochmal, Pension, Hotel, Airbnb oder wie auch immer, dass ich dann auf meiner Rückreise, und das hatte ich auch so vor, dann einfach diverse Menschen, wie es halt so gerade einigermaßen hinhaut, besuche, sehe. Ich finde das auch ganz schön, so die Idee erstmal wegreisen alleine und immer weiter weg und immer weiter weg. Und wenig Kontakt, bis leider eben gar keinen Kontakt, außer immer mal mit Roland oder mal schriftlich mit meiner Familie. Und jetzt so auf dem Rückweg mich sozusagen langsam wieder den Kontakten und meiner Heimat nähern mit den damit verbundenen Menschen. Ja, ich war dann mit Susanne, meiner Cousine in Zorneding, im Kontakt, die mich sehr herzlich dann empfängt. Und mit Christian, mit Markus, mit Barbara, mit Felix und so weiter. Davon dann später mehr. Dann rappelte ich mich auf und dachte, okay, mal kurz wieder Wäsche waschen. Hier gibt es eine Waschmaschine in der Budapester Gasthaus. Dann bin ich zur Post. Das war auch noch kurz interessant. Ich habe meine Bikeline-Führer, die Radelführer zurückgeschickt. Die beiden, also auch den weiter nach Belgrad brauche ich ja nicht, um ein bisschen Gewicht mal loszuwerden. Ja, das ist da alles schon noch ziemlich, ziemlich, ziemlich veraltet und auch leider weiterhin nicht sehr freundlich. Also klar, gebrochenes Englisch, das geht dann schon und ich mache eh immer schon ganz freundlich und mit eben Handzeichen. Ist ja auch nicht so schwer zu sagen, hier das nach Deutschland und so weiter. Aber denen kommt leider kein Lächeln über die Lippen. Bin da so ein bisschen überrascht, wie viele unfreundliche oder nicht unfreundlich, aber nicht gerade sehr herzliche Menschen mir da begegnen. Aber gut, ist halt auch nur die Post gewesen. Dann ging es weiter zur Basilika, sehr, sehr groß, sehr beeindruckend und gar nicht so weit von meiner Unterkunft entfernt. Davor grummelte noch der Magen und ich habe es endlich geschafft, mal einen Langosch zu essen oder einen Langosch, wie auch immer. Hab auch ein Foto geschickt, das ist so ein fettgebackenes mit Sauerrahm drauf und Käse und Knoblauchsoße, also ziemlich heftiges Teil, aber sau, sau lecker. Tat mir auch sehr gut. Ich hatte echt ganz schön Hunger. Die Dame, die Verkäuferin, war sehr, sehr nett und die hat die wirklich so richtig handmade gemacht und habe sie sehr gelobt für ihren Langosch. Und danach ging es dann zur Basilika. Ihr seht Fotos, also wirklich richtig auch wieder ein schönes, schönes Gebäude, schön groß. Innen drin wieder mal sehr goldverziert und viel Mosaik und Kuppeln und Orgel und alles in allem. Ja, auch wieder mal natürlich noch mal wirklich eine Kerze für Finn angezündet, gerade hier in Budapest natürlich besonders besonders bedeutend, musste mich auch länger dann einfach mal hinsetzen in eine Bank und nochmals trauern, nochmal Abschied nehmen. Ja, ich lasse es einfach fließen. Nachdem ich mich ausgeweint hatte, ging es dann noch weiter zum Parlament, an dem ich ja gleich bei meiner Rheinfahrt vorbeigefahren war und das nochmal bewusst angucken wollte. Das ist direkt an der Donau, auch ein Riesengebäude, auch mit einer Kirche, Kuppel, in die man, glaube ich, aber gar nicht kommt. So ist ja halt das Parlament und ich gehe einfach fest davon aus, so viel ich weiß, sieht man da im Fernsehen auch immer mal den Orban rausstapfen. Jo, war natürlich schwer bewacht, aber bin da einfach ein bisschen drumherum geschlichen so. Sehr schön ist, dass es eben so direkt an der Donau ist. Und man sieht es eben, ich habe auch Fotos von Buda aus darüber zum Parlament auch schon gemacht. Dann ging es einfach noch durch eine kleine Fußgängerzone, Shopping Mall nannten die das, noch ein Frozen Coffee einverleibt und dann einfach noch mal wieder zurück in meine Unterkunft, noch mal ein bisschen Planungspanik bekommen und danach dann übrigens mit Roland erst telefoniert. Ich habe das verwechselt mit dem Tag davor. Ja, weil es mir einfach weiter nicht gut ging. Trotz Sightseeing, währenddessen war es gut und dann da wieder zurückkommen und irgendwie, ja, bisschen durch den Wind, was ich schon gesagt habe. Ende Donauradweg, wenig Kontakte, ein Stück weit unklar, wie es weitergeht. Ja, erschöpft. Aber gut, ich habe es so sein gelassen und Roland hat mir wahnsinnig tolle, grandiose moralische Unterstützung gegeben. Und mir zu Recht gesagt, nimm den Planungsdampf raus, das musst du jetzt nicht und erst recht nicht in Budapest. Und das tat mir sehr, sehr gut. Dann hatte ich noch vor, endlich ins Simpler Kärt zu gehen, weil es ja schon was sehr, sehr Cooles ist und ist, glaube ich, touristisch auch immer bekannter jetzt geworden. Und ich denke mal, dass Heike vor 5 Jahren, glaube ich, war sie dort mit Theresa, dass es da noch nicht so touristisch und voll war, denn ich bin dann eben wollte eigentlich zum Abendessen dorthin und bin dorthin geradelt wieder. Und es war sehr voll, es war extremst cool, es wurde viel geraucht, es ist so halb offen, das ist wirklich auch ein bisschen wie so ein Dschungel, da steht total viel rum und Kram und hier und da. Es ist einfach, wie gesagt, so halb offen auf mehreren Ebenen, verschiedene Bars, wo man sich eben dann was holen kann. Aber das sah so gar nicht danach aus, als könnte ich da in Ruhe, einigermaßen in Ruhe, was Gutes essen, obwohl Heike meinte, dass sie damals da auch gut gegessen haben. Ich habe das nicht so gefunden, dass man da gut, also ich habe gar nichts gesehen, wo man was essen konnte. Laute Musik, es passte einfach leider nicht zu meiner doch auch echt gedämpften Stimmung. Und dann habe ich mich da auch nicht vergewaltigt und bin umgedreht, habe ein paar Fotos gemacht, wie so viele andere Touris übrigens auch, die dann wieder gehen, war mir ein bisschen peinlich. In einer anderen Stimmung würde das für mich super passen, ist echt einfach ein cooler Ort. Aber wie gesagt, auch glaube ich inzwischen ganz schön touristisch überfüllt und irgendwie umtriebig. Bin dann Richtung Unterkunft wieder in meinen ersten Bezirk. Und dann wurde es aber immer später, immer später. Und wie gesagt, das mit dem Essen in Ungarn darf man nicht zu spät starten. War auch nicht mein Plan. Bin dann ganz schön rumgeirrt, war gar nicht so leicht. Letztendlich habe ich eine sehr nette Hummusbar gefunden. Mir war auch nicht mehr wieder mal nach Fleisch und Gulasch und ich weiß nicht was, sondern ein bisschen was Leichteres und habe sehr, sehr lecker Champignons mit Hummus und was weiß ich gegessen. Habe mich dann noch mit meinem Bierchen, was ich da gekauft hatte, sehr schön auf einen Platz gesetzt, den ich bis dahin noch nicht so wahrgenommen hatte. Habe ich noch so ein Abendfoto gemacht von der Markthalle, die ich übrigens dann erst am nächsten Tag entdeckt habe, dass es da eine richtig tolle große Markthalle gibt. Und ich saß dann an dem Brunnen. Es war eine ruhige, entspannte Stimmung. Sehr schön noch der Ausklang dieses Abends meines zweiten in Budapest. Beim Brötchen holen morgens bin ich dann in die schon erwähnte Markthalle, die ich dann, wie gesagt, erst als Markthalle entdeckt hatte, weil erst dachte ich, es gibt's doch nicht, muss doch irgendwo einen Bäcker geben. Man sah nur, da ist Aldi. Und dann dachte ich, na, notfalls musst du halt bei Aldi irgendwas holen. Und dann kam ich rein und sah wunderbare, schöne, große Markthalle mit ganz vielen Ständen und eben auch einen Bäcker. Ja, das war dann eigentlich nochmal ein kleines Highlight, sehr schön. Habe es nicht fotografiert, aber man muss ja auch nicht immer alles fotografieren. Ihr kriegt eh schon sehr, sehr viele Fotos von mir. Ich weiß, zu viele, aber ja, lasst es einfach so auf euch wirken. Dann gemütlich gefrühstückt, gepackt. Ich hatte wirklich Zeit. Mein Zug, der eben jetzt an dem Tag dann nach Balaton-Bereni ging, also am Plattensee, an den Balaton sollte es heute gehen, fuhr erst mittags los und daher habe ich mir zum Glück ein bisschen Zeit gelassen mit allem. Bin dann wieder mal mit Komoot Richtung Bahnhof Budapest-Delhi gefahren, was schwierig wieder mal war mit der Navigation und ich war froh, dass ich mir viel Zeit genommen habe, um dort anzukommen. Es hieß nur eine Viertelstunde. Ich habe locker eine halbe Stunde, glaube ich, gebraucht oder länger, ich weiß es nicht. Aber ich hatte eben zum Glück noch Zeit und wusste auch, das kann kompliziert werden am Bahnhof mit Fahrrad und Gepäcktaschen und wahrscheinlich nicht irgendwie schick Aufzug. Und dem war dann auch so. Der Bahnhof selber ist wirklich ziemliche Abbruchbude und drumherum, aber eben auch dementsprechend ganz viel Baustelle. Da müssen sie dringend was tun. Also der ist richtig alt und runtergekommen. Ja, ich sah dann ja kein Aufzug und sah zwar dann, als ich oben erstmal per Fuß zu Fuß geguckt habe, könnte es nicht irgendwo einen barrierefreien Aufgang geben. Hätte es gegeben, aber da hätte ich komplett um den ganzen Bahnhof irgendwie noch mal rumfahren müssen und große Straßen, Baustelle. Und dann dachte ich, oh nee. Das ist es mir jetzt, glaube ich, auch nicht wert. Also kurzerhand, Taschen ab, raufgetragen, Fahrrad raufgetragen, zwei Treppen. Und zum Glück weiß ich jetzt, das geht. Auch trotz schwerem E-Bike kann ich das ohne Fahrradtaschen mal eine Zeit rauftragen. Nicht der Hit, aber es geht. Ja, und dann ging es irgendwann aufs Gleis und auch der Zug stand schon da. Ein IC witzigerweise, aber eben der Balaton ist eben sehr stark befahren. Nicht so witzig, dass es wirklich, ich glaube, so steile Treppen habe ich bei noch keinem Stufen, habe ich bei noch keinem Zug gesehen. Also ich fahre ja öfters mal mit Fahrrad und Zug in Deutschland oder sonst wo. Und da gibt es schon auch eben gerade beim IC oder ICE, ihr kennt es vielleicht auch schon, dass es da steil rauf geht, aber das hat es echt getoppt, also extrem steil. Da dachte ich, da kippe ich gerade hinten runter. Hab mir aber natürlich kurzerhand den zum Glück dort rumlaufenden Schaffner geschnappt und ja, der auch wieder mal kein einziges Lächeln über die Lippen gebracht. Aber immerhin, er hat mir geholfen, das Fahrrad reinzutragen in das Fahrradabteil. Meine Sitzplatzreservierung, die ich irgendwie hatte, ich wusste es gar nicht, aber ich habe es dann gesehen, war ganz woanders in einem ganz anderen Wagen. Auf die habe ich dann gepfiffen und habe mir einfach irgendwo einen anderen Platz gesucht. Es war nicht voll, aber es wurde dann schon auch voller. Klar, heißes Wetter, Plattensee passt für viele andere auch. Die Fahrt war dann sehr angenehm, klimatisiert. Ich konnte mich wirklich mal ein bisschen entspannen und habe sogar dann auch meinen eigenen Podcast, also nein, die Folge 5 nochmal, nicht nochmal, sondern habe sie mir angehört. Ich kriege das ja dann netterweise von Christian geschickt. Die Folgen, die fertiggestellten Folgen. Ja, und dann dachte ich, höre ich mir mal an, was ich da so verzapft habe. Das war ganz nett. Raustragen half mir dann ein, ich nenne es jetzt mal Hilfsschaffner, nicht Hilfs-Sheriff, sondern Hilfsschaffner. Ein junger Kerl, sehr nett. Der war dann wirklich mal total nett und hilfsbereit. Ja, und dann ging es direkt zur Pension. Ich war dann am Plattensee. Man konnte den natürlich auch schon auf der Fahrt die ganze Zeit dann sehen, recht bald. Ist wirklich ein ganz großer See. Ich meine gelesen zu haben, dass er größer ist als der Bodensee. Ja, und dann war ich wirklich in so einem klassischen kleinen Seeort. Nichts Schnuckliges, ehrlich gesagt, sondern einfach so, wie soll ich sagen, so ein Strandort eben. Bin zur Pension, die ist nicht weit vom Bahnhof, einfach nur eine Straße rauf. Und das Lustige ist, das wusste ich natürlich schon vorher, dass ich nun in der Pension Corona gelandet bin. Wie wir alle wissen, heißt Corona Krone und das ist, denke ich, eben das Gasthaus zur Krone. Aber in den jetzigen Zeiten ist natürlich in der Pension Corona abzusteigen auch schon ein bisschen lustig. Um mal was Lustiges hier wieder einzuschieben. Ja. Ich habe es auch fotografiert, weil das ist echt lustig, so anzukommen und dann Corona zu lesen. Ich wurde dann echt nett und freundlich begrüßt von einem Ober dort, der ein wenig Deutsch konnte und mich dann gleich zum Chef verwiesen hat. Bin in mein Zimmer geführt worden, klein, aber fein, nettes, modernisiertes Bad, alles gut. Frühstück gibt's dann auch und so weiter. Und dann ging es natürlich wirklich los nach ein bisschen Ankommen zum Strand. Und ich habe extra Balaton Bereni gewählt, den Ort, denn hier gibt es einen FKK-Strand. Es gibt wohl noch einen auf der Nordseite des Balatons, aber da war der Campingplatz geschlossen wegen Renovierung. Und dann dachte ich, nee, fahre ich eben mal hierher nach Balaton Bereni. Auf dem Campingplatz wollte ich natürlich zuallererst, weil ich wirklich total Lust hatte, mal so ein paar Tage FKK zu verbringen. Aber da hätte so ein Mobile Home oder so hätte ich schon noch mieten können. Aber es wäre wirklich doppelt so teuer gewesen wie jetzt hier diese wirklich auch sehr nette Pension Corona, die echt nicht weit vom Strand ist. Mit meinem Fahrrad erst recht nicht. Ich rolle da einfach nur eine Straße runter und kam eben dann zu diesem FKK-Campingplatz und der ist dann eben angegliedert an den FKK-Strand. Das ist, finde ich, sehr gut gelöst, dass das jetzt nicht nur für die Campinggäste ist, sondern eben auch fürs allgemeine Publikum wie mich. Wusste nicht, muss ich da was zahlen oder nicht, bin einfach auf den Campingplatz gerollert, als gehörte ich dazu und dann war ich am FKK-Strand. Eine Wiese, es ist natürlich wirklich Seestimmung, nicht Meeresstimmung, das war mir klar. Es ist auch alles nicht so Schmuck wie am Bodensee, auch nicht der Ort eben, wie gesagt. Alles einfach auch wieder so noch immer noch ein bisschen Ostfeeling, aber dort am FKK-Strand wunderbar. Es ist sehr flach dort oder vielleicht ist auch der Plattensee immer am Anfang sozusagen so flach. Also man muss ziemlich reinlaufen, bis man dann mal irgendwie abtauchen kann. Aber alles gut, alles bestens. Der ist auch sehr, sehr warm, sehr viel wärmer als die Donau. Die Donau, muss ich sagen, war wirklich erfrischender. Aber hier konnte ich einfach dann mal, ich bin dann ganz lang im Wasser geblieben und habe einfach so vor mich hin geplanscht und auch einen Blick auf den See und dahinter so ein bisschen Hügel, Berge, sehr, sehr schön. Ja, und habe einfach dann das Nackigsein genossen, obwohl es immer dann ja erstmal eine Umstellung ist. Aber letztendlich habe ich mich dann ziemlich wohl gefühlt in der FKK-Gemeinde. Bin dann auch über den Campingplatz mal gelaufen aus Neugier und habe mir auch noch mal diese Mobile Homes angeguckt. Auch da nicht so wahnsinnig viel los, da sind schon Leute, aber auffällig ist, es sind wirklich fast nur ältere Menschen, RentnerInnen, paar Familien mit kleinen Kindern, sehr oft die Kombination Oma, Opa mit kleinem Kind. Also ja. Ich hätte das mit dem Campingplatz gemacht, auch wieder, um Kontakte knüpfen zu können. Aber ich glaube, das wäre mir in den paar Tagen auch vielleicht, ich weiß es nicht, gar nicht so leicht gefallen. Ich wurde zwar sehr nett dann immer mal gegrüßt von Campingleuten. Das fand ich dann mal sehr angenehm. Aber ich werde da eben jetzt tagsüber immer wieder sein und dachte, wenn, dann komme ich vielleicht dort mal in ein Gespräch, schlapp vielleicht auch ab und zu mal über den Campingplatz. Wenn ich nicht mehr liegen will, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ansonsten komme ich jetzt hier echt so langsam wirklich wieder zur Ruhe und bin nicht mehr ganz so traurig und kann das alles so ein bisschen wieder sein lassen. Und es tut jetzt sehr, sehr gut. Es ist hier wenig Ablenkung, kein Sightseeing, also noch nicht einmal irgendwie ein netter, schnucklicher Ort, sondern wirklich einfach nur Pension, Strand, Strandpromenade, paar nette Restaurants, glaube ich, Kneipen. Mehr ist nicht. Und das ist auch gut, so habe ich mir jetzt gesagt. Ich nehme jetzt wirklich gerade absolut mal mein Tempo raus, was ich bis jetzt an den Tag gelegt habe. Und ja, bin weiter ein bisschen am Planen eben. Das formt sich jetzt auch. Der Innenradweg ist geformt bis Wasserburg am Inn. Werde ich 3 Tage radeln über Mühldorf und über Simbach. Das ist gegenüber von Braunau. Das werdet ihr dann in den nächsten Folgen hören. Dann mal. Und dann werde ich eben über die Heimat ins Allgäu und letztendlich dann am Bodensee landen. Auch das habe ich schon fast organisiert. Also es geht mir auch in diesem Weiterblick besser. Und jetzt kommen einfach ein paar Tage Entspannung. Ja, die Folge 8 wird dann wirklich, denke ich, ganz kurz, einfach nur Balaton. Da wird es jetzt einfach nicht viel zu erzählen geben. Vielleicht, ich denke, ich werde es dann auch noch zusammenfassen mit meiner Rückfahrt nach Wien und dann weiter am nächsten Tag nach Passau. Da ist jetzt nicht mehr ganz so viel. denke ich mal, zu erzählen. Aber wer weiß, was ich noch in den nächsten Tagen hier am Balaton so erlebe. Man kann auch sehr gut hier Fahrrad fahren. Es gibt einen Fahrradweg direkt am Balaton. Das ist echt eine Überlegung, dass ich das mache. Das Wetter hat nämlich jetzt auch ein wenig mal umgeschlagen. Es ist nicht mehr nur Brutzelsonne. Es hat heute früh geregnet. Jetzt ist es ein wenig bewölkt. Ich finde das mal sehr, sehr angenehm. Und Richtung Wochenende soll es wohl hier auch noch mal gewittrig werden. Dazwischen eigentlich weiterhin sehr, sehr heiß und brutzelig. Da werde ich Strandtage verbringen. Aber mal schauen, vielleicht radel ich sogar hier mal ein bisschen von Ort zu Ort, wenn mir danach ist. Ansonsten chillen und grillen so ungefähr. Ja, in diesem Sinne, der Abend war dann auch noch ganz nett. Ich hatte schon da in dem FKK, an dem FKK-Strand in einem Restaurant gegessen, witzigerweise nackig, da kennen die ja hier gar nichts. Aber das ist wirklich so halb da an dieser Strandwiese, alles okay. Ja, und da hört man dann schon auch mal wenigstens ein paar Deutsche neben einem reden. Und ausklingen lassen habe ich dann den Abend in der Pension Corona, in dem Restaurant von denen. Das ist nämlich das Beste vom Ort, wurde mir jetzt am Morgen beim Frühstück erzählt von einem belgischen Paar. Man kann wohl hier sehr, sehr gut essen. Das werde ich heute Abend dann tun. Und gestern Abend habe ich dann einfach nur noch ein Absackerbier und einen spendierten Schnaps vom Ober genossen und die Mücken gar nicht genossen. Also die sind richtig krass hier. Also es schwirrte um mich rum. Ich war zum Glück ziemlich heftig eingesprüht und die Gastgäste, die anderen, waren auch dauernd am Pft-Pft-Pft machen und so. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich dann auch wirklich entspannt essen kann. Notfalls setze ich mich auch vielleicht auch mal rein. Vielleicht ist es da dann nicht so krass. Ja, das war Folge 7. Budapest und Balaton Bereni nun. Ciao, ciao, bis zur Folge 8.